Vierzehntens. Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, Ihre Lohnabrechnung Ihrem Arbeitgeber an den Kopf zu werfen? Wenn ja, haben Sie begriffen, A, dass die Lohnarbeit das Individuum auf eine ökonomische Kennziffer reduziert. Aus kapitalistischer Sicht ist der Lohnabhängige kein Mensch, sondern Kostenfaktor in der Produktion und Kaufkraft im Konsum. B. Dass die Lohnarbeit genauso die Grundlage der globalen Ausbeutung ist, wie die entfremdete Arbeit und die Warenproduktion die Grundlage des spektakulären Warensystems sind. Die Lohnarbeit verbessern heißt die Ausbeutung des Proletariats durch die bürokratisch-bürgerliche Klasse verbessern. Man kann sie nur abschaffen. C. Dass die Lohnarbeit von uns verlangt, mehr als 8 Stunden unseres Lebens für 8 Stunden Arbeit zu opfern, im Austausch gegen eine Summe Geld, die nur einem kleinen Teil der geleisteten Arbeit entspricht. Der Rest ist unternehmerischer Profit. Dass diese Summe wiederum muss ausgetauscht werden gegen verseuchte oder behandelte Produkte, gegen um das Zehnfache zu teuer bezahlte Haushaltsgeräte, gegen entfremdende Gadgets, der Wagen zum Beispiel, der es erlaubt zu arbeiten, zu konsumieren, die Luft zu verpesten, die Landschaft zu zerstören, leere Zeit zu gewinnen und sich umzubringen. Und dazu noch die Gebühren für den Staat, die Spezialisten, die erpresserischen Gewerkschaften. D. Dass es falsch ist, zu glauben, Lohnforderungen können den Privat- oder Staatskapitalismus gefährden. Die Unternehmer gestehen den Arbeitern nur die Erhöhungen zu, die die Gewerkschaften brauchen, um zu beweisen, dass sie noch zu etwas nützlich sind. Und die Gewerkschaften verlangen von den Unternehmern, die außer über die Lohnerhöhung noch über die Preiserhöhung verfügen, nur das Geld, das nicht ein System gefährdet, von dem sie in zweiter Linie profitieren. Sie haben also genug davon, die meiste Zeit nur des Geldes wegen zu legen. Der Diktatur des Ökonomischen unterworfen zu sein, zu überleben, ohne Zeit und Muße zu haben, leidenschaftlich zu leben. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Verteilung der nützlichen Güter, die nichts mit der Jagd nach Profit zu tun hat, sondern den wirklichen Bedürfnissen der Leute entspricht. 15. Kommt es vor, dass Sie auf einen Pfaffen spucken, der vorbeigeht? Dass Sie gerne eine Kirche anstecken möchten, einen Tempel, eine Moschee, eine Synagoge? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass die Religion das Opium der unterdrückten Kreatur ist. B. Dass jede Religion Opfer verlangt und dass jedes Verlangen von Opfern religiös ist. Siehe als Beispiel die politischen Aktivisten. C. Dass die Religion das universelle Modell der Lüge ist, der Verkehrung des Wirklichen zugunsten einer mythischen Welt, aus der einmal entweiht das Spektakel des täglichen Lebens wird. D. Dass das Warensystem verweltlicht. Es zerstört den religiösen Geist und macht seine Souvenirs, Papst, Koran, Bibel, Kruzifix, lächerlich. Aber zugleich bewahrt es ihn als ständige Aufforderung, den Schein dem Wirklichen vorzuziehen, das Leiden der Lust, das Spektakel dem Erleben, die Unterwerfung der Freiheit, das herrschende System, den Leidenschaften. Das Spektakel ist die neue Religion und die Kultur ihr kritischer Geist. E. Dass die religiösen Symbole von der ständigen Verachtung zeugen, mit denen die hierarchischen Systeme aller Zeiten die Menschen behandelt haben. Ein Beispiel genügt. Christus. Die christlichen Kirchen, die unter den Zweigstellen göttlicher Produkte an erster Stelle rangieren, haben sich unter dem Druck des Warenprozesses einem akrobatischen Exhibitionismus hingegeben, der erst mit dem vollständigen Verschwinden seiner Werbemarke aufhört. Dem Chamäleon Jesus, Sohn Gottes, Sohn einer Hure, Sohn einer Jungfrau, Wunderdoktor und Verwandlungskünstler, Päderast und Puritaner, Aktivist und Ordner, Ankläger und Angeklagter, Diener und Astronaut. Es gibt keine Rolle, für die sich dieser erstaunliche Hans Wurst nicht eignen würde. Man hat ihn als Reisender in Sachen Leiden, als Vertreter von Gottes Gnaden sehen können, als Sans-Culotte, als Sozialist, als Faschist, als Antifaschist, als Stalinist, als Castrist, als Reichianer, als Anarchist. Er wurde auf alle Abzeichen, auf alle Fahnen getragen, war bei auf beiden Seiten des Knüppels, bei den meisten Exekutionen, wo die Hand des Henkers genauso hält wie die des Verurteilten. Er hat seinen Platz auf den Polizeiwachen, in den Gefängnissen, in den Schulen, Bordells, Kasernen, Supermärkten und Guerillalagern. Man hat ihn als Anhänger benutzt, als Wegweiser, als Schreckgespenst, um die Toten ruhen und die Lebenden auf Knien zu lassen. Als Folterinstrument und als Abmagerungsmittel. Er wird auch noch als Kunstschwanz herhalten müssen, sobald die Händler heiliger Vorhäute kommerziell die Sünde rehabilitiert haben. Armer Mohammed, armer Buddha, armer Konfuzius, traurige Vertreter von Konkurrenzunternehmen ohne Fantasie und Dynamik. Jesus liegt überall vorn. Jesus Christus, Superdroge, Superstar. Die Bilder all dessen, was im Namen Gottes als göttlicher Verkaufsschlager verhökert wird. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der die Organisation der Leiden und ihre Kompensation verschwunden ist, wo jeder sein eigener Herr ist und die Vorstellung von einem Gott deshalb unsinnig ist, wo vor allem die Probleme des echten Erlebens und der Befriedigung der Leidenschaften, die Probleme des verkehrten Lebens und der Verdrängung der Leidenschaften besiegt haben. 16. Widert sie die systematische Zerstörung des Landes und der Stadt landschaftlich an? Wenn ja, haben sie begriffen? A. Dass der Urbanismus die Aneignung des Territoriums durch das Warensystem und ihre Polizisten ist. B. Dass das Elend des spektakulären Dekors der Dekor des allgemeinen Elends ist. C. Dass ein Städteplaner gleich Soziologe, gleich Ideologe, gleich Polizist ist. D. Dass es für das herrschende System weder Landschaft, Natur noch Straßen zum Schlendern gibt, sondern auf den Quadratmeter bezogene Rentabilität, Mehrwert an Prestige durch die Erhaltung einer Grünzone, einer Baumgruppe, einer Gesteinsformation, Wohnraumzerstörung und hierarchisierte Umsiedlung der Bevölkerung, polizeiliche Kontrolle der Arbeiterviertel, ausgeklügelte Wohnarchitektur, die zur Langeweile und zur Passivität konditioniert. E. Dass die Macht nicht einmal mehr zu verschleiern versucht, dass die Raumordnung vor allem unter dem Gesichtspunkt eines künftigen Bürgerkriegs erfolgt. Die Straßen werden panzerfest gebaut, die neu errichteten Wohntürme und Neubaugebiete enthalten Kameraeinrichtungen, die jede Bewegung in den Straßen festhalten. In den modernen Hochhäusern werden Schießposten für die Scharfschützen der Polizei installiert. F. Dass der auf allem ruhende Blick des herrschenden Systems alles zur Ware macht. Die Ideologie ist das künstliche Auge der Macht, durch das als noch lebend erscheint, was bereits tot ist, was bereits zur Ware gemacht wurde. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der sich ihr Wunsch, dem Urbanismus und den Ideologen zu entkommen, in der Freiheit ausdrückt, den Raum und die Zeit ihres täglichen Lebens ihren Leidenschaften entsprechend zu gestalten, sich ihre Wohnung selber zu bauen, als Nomade zu leben, ein städtisches Leben zu schaffen, das erregend und spielerisch ist. 17. Haben Sie den Wunsch, leidenschaftlich und nicht gewohnheitsmäßig Ihren Partner zu lieben, die oder den Erstbesten, Ihre Tochter, Ihre Eltern, Ihre Freunde und Freundinnen, Ihre Brüder und Schwestern? Wenn ja, haben Sie begriffen? A. Dass Schluss gemacht werden muss mit der Liebe auferlegten Zurückhaltung, mit den Tabus, dem Anstand, der Aneignung, dem Zwang, der Eifersucht, der Libertinage, der Vergewaltigung, mit allen Formen des Austausches, der vom Skandinavismus bis zur Prostitution, die Kunst zu lieben in Beziehungen zwischen Dingen verwandelt. B. Dass sie genug haben von der mit Angst vermischten Lust, von der unvollständig, entstellt, unecht erlebten Liebe, vom ersatzweisen Bumsen aufgrund dazwischen geschalteter Bilder, vom melancholischen Vögeln, vom schwachsinnigen Orgasmen, von hygienischen Beziehungen, von verklemmten, verdrängten Leidenschaften, die ihre Energie, für ihre Selbstzerstörung einsetzen, die sie für ihre Selbstverwirklichung in einer Gesellschaft einsetzen würden, die ihre Harmonisierung begünstigt. C. Dass alle, ob sie es sich eingestehen oder nicht, die leidenschaftliche Liebe suchen, die vielfältig und ganzheitlich ist. Wir wollen gesellschaftlich die geschichtlichen Bedingungen eines permanent erregenden Abenteuers schaffen, eines Genusses, dessen einzige Grenze die Erschöpfung des Möglichen ist, eines Spiels, indem Lust und Unlust ihre Positivität neu entdecken, zum Beispiel im Entstehen einer freien Liebesbeziehung. D. Dass die Liebe untrennbar von der individuellen Verwirklichung ist, von der Kommunikation zwischen den Individuen, von den Möglichkeiten von Begegnungen, von der echten und leidenschaftlichen Beteiligung an einem gemeinsamen Projekt. Sie ist untrennbar von der generalisierten Selbstverwaltung. E. Dass jedes Vergnügen seinen Sinn im revolutionären Kampf findet, so wie die Revolution nur den Sinn hat, alle Vergnügen in ihrer freien Entwicklung zu verwirklichen. Und bewusst oder unbewusst kämpfen sie bereits für eine Gesellschaft, in der das Maximum der Möglichkeiten sozial eingesetzt wird, zugunsten einer Vielfalt freier und wechselnder Verbindungen zwischen Leuten, die von der gleichen Tätigkeit angezogen werden, von den gleichen Vergnügen, wo die sich auf die Neigung zur Abwechslung, zur Begeisterung, zum spielerischen Gründen der Anziehungskraft, den Gemeinsamkeiten wie auch den Verschiedenheiten und den Abweichungen Rechnung trägt.